Als die losaufeinander Schreitenden jetzt sich genähert, da sprach als erster Hektor zu ihm der Schüttler des Helmes: »Nicht mehr, Pelide, will ich fliehen vor dir, wie ich vorher dreimal um Priamos große Stadt lief und niemals es wagte, bis du herankamst, zu warten. Doch jetzt treibt mich das Verlangen, mich dir zu stellen, ob ich dich erlege oder erliege. Auf, komm, lass uns die Götter hinzuziehen. Sie werden für unsere Abkommen ja die besten Zeugen sein und Beschützer. Denn ich will dich nicht furchtbar schändend entstellen, wenn Zeus mir gibt, dass ich ausharre und siege und dir das Leben dann nehme, sondern nachdem ich beraubt dich der herrlichen Rüstung, Achilleus, geb ich den Leichnam zurück den Achaiern. Du tue das Gleiche.« Finsteren Blickes sprach da zu ihm der schnelle Achilleus: »Hektor, du ewig Verhasster, sprich mir doch nicht von Verträgen. Wie zwischen Löwen und Menschen nicht denkbar verlässliche Eide und wie auch Wölfe und Lämmer nie sich finden in Eintracht, sondern unentwegt gegeneinander Schlimmes ersinnen, so ist an Freundschaft zwischen uns niemals zu denken. Und Schwüre gibt es nie zwischen uns, eh nicht einer von beiden gefallen. Ares sättigt mit Blut den schildbewaffneten Kämpfer. Auf all dein Können im Krieg besinn dich, denn jetzt musst du dringend zeigen, dass du ein Speerkämpfer bist und mutvoller Streiter. Kein Entrinnen mehr gibt's. Gleich wird dich Pallas Athene durch meine Lanze bezwingen. Jetzt büßt du alles auf einmal. Meiner Gefährten Leid, die du rasend erschlugst mit der Lanze.« Sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze. Der aber sah ihr entgegen und mied sie, der strahlende Hektor, duckte sich und über ihn hinweg flog die eherne Lanze und blieb stecken im Boden. Heraus riss sie Pallas Athene und gab zurück sie Achilleus, verborgen vor Hektor, dem Fürsten. Da sprach Hektor zum tadelfreien Sohne des Peleus: »Fehlgeschossen! Keineswegs, göttergleicher Achilleus, wusstest du also von Zeus her mein Ende, wie du da sagtest. Warst aber nur ein zünftiger, ganz durchtriebener Wortheld, dass ich vor dir in Furcht meine Kampflust und Abwehr vergäße. Meinst du, ich fliehe? Nicht wirst du den Speer in den Rücken mir bohren, sondern dem von vorn stürmenden Stoß durch die Brust ihn, wenn ein Gott es dir gab. Doch zunächst vermeide du meine eherne Lanze, dass du sie doch ganz im Leibe empfingest. Auch wird dann weniger drückend werden der Krieg für die Troer, wenn du dahin wärst, bist du doch für sie das größte Verderben.« Sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze und traf zielgenau die Mitte vom Schild des Peliden. Weit vom Schild aber prallte der Speer ab, und Hektor ergrimmte, dass ihm das schnelle Geschoss umsonst aus der Hand war entflohen, und stand bestürzt, denn er hatte keinen anderen Wurfspeer. Laut nach Deiphobos rief er dem Träger des leuchtenden Schildes und bat ihn um den Langspeer, doch jener war nicht in der Nähe. Da durchschaute es Hektor in seinem Herzen und sagte: »Weh mir, da haben mich wirklich die Götter zum Tode gerufen. Denn ich dachte, der Held Deiphobos steh mir zur Seite, doch der weilt drin in der Stadt und mich hat Athene betrogen. Jetzt ist mir nahe der schlimme Tod und ist nicht mehr ferne und kein Entrinnen gibt's. Ja, so war es lange schon lieber Zeus und dem Sohn des Zeus, dem Fernhintreffer, die früher immer willig mich schützten. Doch jetzt ereilt mich das Schicksal. Wahrlich, nicht ohne Kampf und ruhmlos will ich zugrund gehen, sondern Großes vollbringen und auch für die Nachwelt zur Kunde. sprach's und zog das scharfe Schwert heraus an der Seite, welches herunter ihm hing an der Hüfte, das wuchtige Große. Vorwärts schoss er geduckt, wie ein luftdurchsegelnder Adler, der hinab auf die Ebene stößt durch finstere Wolken, um einen kauernden Hasen zu packen oder ein Lämmlein. So schoss Hektor heran und schwang das Schwert, das Geschärfte, und auch Achilleus preschte heran und füllte mit wilder Kampfwut sein Herz. Vorn vor die Brust hielt er deckend den schönen, kunstvollen Schild und nickte dazu mit dem schimmernden Helme mit vier Bügeln. Die schönen Mähnen flatterten um ihn, goldene, welche Hephaistos dicht gelegt um den Bügel, hell wie der Abendstern unter Sternen im nächtlichen Dunkel hinzieht, der als der schönste Stern steht am Himmelsgewölbe. So ging ein Glanz von der Spitze der Lanze aus, die Achilleus schwang in der Rechten, Schlimmes ersinnend dem göttlichen Hektor, spähend, wo sich am Leib am ehesten bot eine Blöße. Dem deckte sonst überall den Leib die eherne, schöne Rüstung, die er Patroklos vorher geraubt, dem Erschlagenen. Dort nur, wo das Schlüsselbein trennt, den Hals von den Schultern, zeigte sie sich, an der Kehle, wo's Leben am raschesten abstirbt. Da hinein rammte dem Stürmenden nun seine Lanze Achilleus, und geradewegs quer durch den zarten Hals drang die Spitze. Nicht durch die Luftröhre schnitt die erzbelastete Lanze, auf das noch einmal er mit Worten ihm könnte entgegnen. Und er fiel hin in den Staub. Da rief triumphierend Achilleus: »Hektor, da glaubtest du wohl, als Patroklos Rüstung du abzogst, sicher zu sein. An mich aber dachtest du nicht, den Entfernten. Narr du! Doch abseits von ihm, als dir weit überlegener Helfer, war bei den bauchigen Schiffen ich da hinten geblieben, der ich die Knie dir löste. An dir werden Hunde und Vögel schimpflich herumzerren, doch ihn die Achaier würdig bestatten.« Da sagte Hektor kraftlos zu ihm, der Schüttler des Helmes: »Bei deinem Leben flehe ich, deinen Knien und Eltern, lass der Achaier Hunde mich nicht bei den Schiffen zerfleischen, sondern nimm reichlich Erz und Gold entgegen als Gaben, welche mein Vater dir geben wird und die waltende Mutter. Doch gib zurück meinen Leichnam, dass zu Hause als Toten mich die Troer und Troerfrauen übergeben dem Feuer.« Finsteren Blicks sprach da zu ihm der schnelle Achilleus: »Nicht bei den Knien, du Hund, bitt mich kniefällig, noch bei den Eltern. Könnten mich selber doch Ungestüm und Zorn dazu treiben, abgesäbelt dein Fleisch roh zu essen für das, was du tatest. Ebenso sicher gibt's keinen, der dir vom Haupt scheucht die Hunde, selbst wenn sie 10, ja 20-mal unermessliches Lösgeld brächten und es wögen und mir noch anderes versprächen. Und hieß er auch deines Leibes Gewicht mit Gold aufzuwiegen, Priamos, Dardanos Sohn, auch dann soll die waltende Mutter weder aufbahren dich noch beklagen, den sie geboren, sondern Hunde und Vögel werden dich gänzlich zerreißen.« Da sagte Hektor sterbend zu ihm, der Schüttler des Helmes: »Ja, erst recht erkenne ich dich, da ich dich ansehe. Ich konnte nicht dich bereden, denn dein Herz ist doch wahrlich von Eisen. Siehe nun zu, dass nicht Grund ich dir werde für göttliches Zürnen an dem Tag, an dem dich Paris und Phoibos Apollon all deiner Stärke zum Trotz vernichten am skäischen Tore.« Also sprach er, und ihn umhüllte der Eintritt des Todes, und die Seele flog aus den Gliedern, ging rasch in den Hades, klagend über ihr Los, verlassend Mannskraft und Jugend. Selbst noch zum Toten sprach da der göttergleiche Achilleus: Sei du nur tot! Den eigenen Tod empfange ich, wann immer Zeus ihn vollziehen will, und die andern unsterblichen Götter, sprach's und riss aus dem Leichnam heraus die eherne Lanze, legte sie weg und zog von den Schultern den blutüberströmten Panzer. Herbei liefen rings die andern, die Söhne Achaias, die denn auch über Hektors Wuchs und das herrliche Aussehen staunten. Doch keiner trat hin, ohne nach der Leiche zu stechen. Und so sprach manch einer und blickte dabei auf den Nachbarn: Nein doch, wahrlich, um wie viel weicher sich nunmehr doch Hektor anfühlt, als da er die Schiffe verbrannte mit loderndem Feuer. Also redete mancher und trat herzu, ihn zu stechen. Als ihm die Rüstung genommen, der fußschnelle edle Achilleus, stand er auf und sprach zum Heer die gefiederten Worte: Freunde, der Argeier Führer ihr und Berater, jetzt, wo die Götter den Untergang dieses Mannes uns schenkten, der so viel Schlimmes getan, wie nicht alle die anderen zusammen, auf, so wollen wir vollgerüstet die Stadt rings bestürmen, dass wir die Absicht der Troer erkennen, die sie jetzt hegen, ob sie verlassen wollen die Burgstadt, da dieser gefallen, oder zu bleiben gedenken, auch ohne dass Hektor noch da ist. Aber warum gehen mir durch den Kopf denn solche Gedanken? Liegt doch tot bei den Schiffen, unbeweint, ohne Bestattung, Patroklos. Den aber werde ich nie vergessen, solang ich unter den Lebenden weile und meine Knie sich mir regen. Wenn auch im Hades die Toten gänzlich vergessen, werd ich dagegen auch dort meines Freundes immer gedenken. Auf, so lasst den Paian uns jetzt singen, ihr Männer Achaias, und zu den bauchigen Schiffen zurückkehren und den mit uns führen. Groß ist unser Ruhm. Wir erschlugen den göttlichen Hektor, den in der Stadt die Troer gleich einer Gottheit verehrten, sprach's, und dem göttlichen Hektor ersann er schmachvolle Dinge, denn er durchbohrte ihm hinten an beiden Füßen die Sehnen zwischen Knöchel und Ferse und knüpfte dran Riemen aus Rindshaut, band ihn ans Trittbrett und ließ den Kopf dabei schleifen am Boden, hob dann die herrliche Rüstung hinauf und stieg auf den Wagen, schwang die Geißel und trieb, und willig preschten die Pferde. Vom Geschleiften stieg auf eine Wolke von Staub, auseinander stoben die schwarzblauen Haare, das Haupt, das zuvor noch so lieblich, lag nun gänzlich im Staub. Aber jetzt hatte Zeus seinen Feinden es zu entstellen gegeben auf eigener Erde der Väter. So war mit Staub ganz bedeckt sein Haupt. Jedoch seine Mutter raufte ihr Haar, warf weit von sich fort ihr glänzendes Kopftuch und schrie auf, sehr laut, sobald ihren Sohn sie erblickte. Mitleiderregend wehklagte sein Vater, und ringsum erschallte pausenlos schrilles Geschrei und Jammergeheul durch die Stadt hin. Und es sah also fast so aus, als würde die ganze thronende Ilios nun von Grund auf im Feuer verschwelen. Kaum noch hielten die Leute den Greis, der völlig verzweifelt jetzt hinaus durchs dardanische Tor zu gehen begehrte. Alle bat er beschwörend, sich wälzend im Schmutze des Bodens, und nannte jeden einzelnen Mann persönlich beim Namen: Fasst euch, ihr Freunde, lasst mich allein trotz all eurer Sorge aus der Stadt hinausgehen bis hin zu den Schiffen Achaias. Anflehen will ich den Mann, den entsetzlichen Täter und Frevler, ob er wohl meine Jahre wird scheuen und sich meines hohen Alters erbarmen, denn gleich alt wie ich bin, ist auch sein Vater Peleus, der ihn zeugte und aufzog, zum Unheil zu werden für die Troer. Doch mir schuf er Schmerzen mehr als den andern, denn er hat mir so viele blühende Söhne getötet. All die beklage ich nicht so stark, so schwer mir ums Herz ist, wie den einen, um den mich der Schmerz noch hinabbringt zum Hades, Hektor. O, wäre er doch in meinen Armen gestorben, dann hätten wir uns beide gesättigt am Weinen und Klagen, ich und die ihn gebar, die todunglückliche Mutter. So sprach er unter Tränen, und mit ihm stöhnte das Stadtvolk. Heftig begann vor den Troerfrauen Hekabe zu klagen. O Kind, ich Arme, was soll ich noch leben, ich schrecklich Geschlagene, da du gestorben, der du mir stets bei Nacht und bei Tage warst, mein Stolz auf der Burg und Beschirmer für alle die andern Troer und Troerfrauen in der Stadt, die gleich einem Gott dich immer begrüßten. Warst ihnen wirklich ihr glänzendster Ruhm, auch als du noch lebtest. Doch jetzt hat der Tod dich ereilt und das Schicksal. So sprach sie weinend. Die Gattin aber hatte noch keine Kunde von Hektor. Es war kein verlässlicher Bote gekommen, meldend, dass draußen vor den Toren ihr Gatte geblieben, sondern sie webte ein Webstück im Innern des ragenden Hauses, purpurn und doppelt gelegt, und wirkte hinein bunte Blumen. Und sie rief den Mägden durchs Haus zu, den prächtig Gelockten, einen mächtigen Dreifuß ans Feuer zu stellen, dass Hektor heißes Badwasser habe nach seiner Rückkehr vom Kampfe. Ach, die Törin! Noch ahnte sie nicht, dass ihn weit weg vom Bade durch des Achilleus Hände bezwungen hatte Athene. Doch da hörte sie schrilles Geschrei und Gejammer vom Turm her, und ihre Glieder erbebten, zu Boden fiel ihr das Schiffchen. Abermals sprach sie da unter den lockenprächtigen Mägden: »Hierher, zwei kommen mit mir, sehen will ich, was da passiert ist.« Hörte ich doch die Stimme von Hektors würdiger Mutter, und mir selbst klopft das Herz in der Brust bis zum Hals, und die Knie sind mir erstarrt. Gewiß naht ein Unglück Priamos Kindern. Bliebe das Wort doch fern meinem Ohr. Doch ich bin in ganz schlimmer Angst. Es hab mir den mutigen Hektor, der edle Achilleus, von der Stadt abgeschnitten allein und gejagt in die Ebene, und ihm schon Einhalt getan seiner leidenbringenden Kühnheit, die ihn beherrschte. Er blieb ja nie in der Masse der Männer, sondern lief stets weit voraus, stand keinem dabei nach an Kriegsmut. Sprach es und stürmte gleich einer Rasenden hin durch die Halle pochenden Herzens. Es gingen mit ihr die dienenden Mägde. Als sie aber zum Turm und der Menge der Krieger gelangt war, trat sie an die Mauer und spähte umher und gewahrte, wie er geschleift wurde vor der Stadt. Und die Pferde, die Schnellen, schleiften ihn mitleidlos zu den bauchigen Schiffen Achaias. Da umhüllte finstere Nacht das Licht ihrer Augen, und sie schlug rücklings hin und verhauchte den Atem in Ohnmacht. Und weit weg vom Haupt flog fort ihr der schimmernde Kopfschmuck. Stirnreif und Haube und das Scheitelband, das geflochtene, und auch das Kopftuch, das einst ihr geschenkt Aphrodite, die goldene, an dem Tag, da sie heimgeführt, der strahlende Hektor, fort aus Aethions Haus, ihr schenkend unendliches Brautgut. Hektors Schwestern umstanden sie dicht und die Frauen seiner Brüder in ihrer Mitte sie haltend, die fast vor Schreckwehr gestorben. Als ihr der Atem zurückkam, die Lebenskraft sich erneute, da schluchzte heftig sie auf und sprach vor den troischen Frauen: »Hektor, ich Arme! So wurden wir denn zu einer Bestimmung beide geboren, du in Troja, in Priamos Hause, aber ich selbst in Thebe am Fuß der waldreichen Plakos, in Aethions Haus, der, als ich klein war, mich aufzog. Er und ich vom Unglück verfolgt, hätt er nie doch gezeugt mich. Doch jetzt gehst du hinab zu des Hades Haus in der Erde Tiefen, und mich lässt du hier zurück in schrecklicher Trauer in den Hallen als Witwe. Und der Sohn ist so klein noch, den wir Unglückseltern erzeugt. Und nicht wirst du diesem Hektor Schutz sein und Schirm, da du starbst, so wenig dir dieser. Selbst wenn er diesen Krieg überlebt, der viel Weinen verursacht, immer werden ihm hernach doch Nöte bleiben und Sorgen, denn es werden Fremde gewaltsam ihm rauben die Fluren. Alle Gespielen nimmt dem Knaben der Tag der Verweisung. Mutlos ist er mit in Tränen gebadeten Wangen und darbend geht er hinauf, der Sohn, zu seines Vaters Gefährten, zupft den einen am Mantel und einen anderen am Leibrock, und erbarmen sie sich, hält ihm einer kurz einen Napf hin, netzt ihm zwar seine Lippen, benetzt ihm jedoch nicht den Gaumen. Auch stößt ein Sohn noch blühender Eltern fort ihn vom Mahle, schlägt ihn mit Fäusten und fährt ihn an mit kränkenden Worten: »Troll dich, dein Vater, der ist ja nicht mit an unserem Tische.« Weinend eilt das Kind dann zurück zur verwitweten Mutter, mein Astyanax, der doch sonst auf den Knien seines lieben Vaters nur Mark und saftiges Schaffett zu schmausen gewohnt war. Doch wenn der Schlaf ihn ergriff und er abbrach sein kindliches Spielen, schlief er immer im Bett, in den Armen der pflegenden Amme, auf einem flauschigen Lager, das Herz voll seliger Freude. Jetzt aber, da er den Vater verlor, muß er vieles erdulden. Stadtherr Astyanax, wie ihn die Troer mit Beinamen nennen, weil Hektor, du allein ihnen schirmtest Tore und Mauern. Jetzt aber frisst bei den krummen Schiffen, fern von den Eltern, bald dich ein Madengewimmel, nachdem sich die Hunde gesättigt, nackt wie du bist. Doch die Kleider liegen dir in den Hallen, feine, voll Anmut, kunstvoll gewirkt von den Händen der Frauen. Aber wahrhaftig, die alle verbrenn ich in loderndem Feuer, nicht dir zum Nutzen, da du ja nicht in ihnen wirst liegen, sondern zum Ruhm dir von Seiten der Troer und troischen Frauen. Also sprach sie weinend, und mit ihr stöhnten die Frauen.